Mein Herz singt Lobeslieder für die Rettung, die du gabst. Ew'ge Freud wurd mir zuteil, er hat mich befreit. Jesus hat mich befreit, Jesus hat mich befreit. Von der Knechtschaft des Teufels, er hat mich befreit. Der Liebling meines Herzens hat meine Sünd vergeben, mich zur Freiheit berufen, er hat mich befreit. Jesus hat mich befreit, Jesus hat mich befreit. Von der Knechtschaft des Teufels, er hat mich befreit. Meine Last nahm er auf sich, macht mein trübes Herz fröhlich. Mit seinem Geist salbt er mich, er hat mich befreit. Jesus hat mich befreit, Jesus hat mich befreit. Von der Knechtschaft des Teufels, er hat mich befreit. Ich ersehn dein Kommen, Herr, meine Seele freut sich sehr. Mein Herz singt Lobeslieder, er hat mich befreit. Jesus hat mich befreit, Jesus hat mich befreit. Von der Knechtschaft des Teufels, er hat mich befreit. Nichts kann mich von ihm scheiden, von seiner Lieb wegtreiben. Füllt mein Mangel im Leiden, er hat mich befreit. Jesus hat mich befreit, Jesus hat mich befreit. Von der Knechtschaft des Teufels, er hat mich befreit. Er erlöste mich vom Tod, gab mir neues Leben, mein Gott, und nimmt mich bald mit ihm fort. Er hat mich befreit. Jesus hat mich befreit, Jesus hat mich befreit. Von der Knechtschaft des Teufels, er hat mich befreit.